Du bist immer noch irgendwie hier, immer noch hier bei mir. Nach all den Jahren verfolgst du mich im Traum. Ich will immer noch nicht, dass du gehst. Das kann ich immer noch nicht verstehen. Wieso, weshalb, warum soll ich in dir glauben? Ich will wieder meinen Kopf verlieren. Ich will nie wieder mein Herz riskieren. Ich will nie wieder solche Schmerzen spüren, wegen dir. Ich will nie wieder alleine bleiben. Ich will nie wieder so einsam sein, so furchtbar einsam sein, wegen dir. Was wäre aus uns geworden? Ein Haus, ein Kind, ein Hund. Manchmal fang ich an zu fantasieren. Wir haben uns selber verdorben, den großen Traum vom Glück. Du weißt, dass ich dich immer noch vermisse. Ich will nie wieder meinen Kopf verlieren. Ich will nie wieder mein Herz riskieren. Ich will nie wieder solche Schmerzen spüren, wegen dir. Ich will nie wieder alleine sein. Nie wieder so einsam sein, so furchtbar leiden, wegen dir. Es gibt noch andere, noch interessante, doch ich muss dir gestehen, keine ist wie du. Ich geb's jetzt endlich zu. Ich geb's jetzt endlich zu. Mein Kopf verlieren, nie wieder mein Herz riskieren. Ich will nie wieder solche Schmerzen spüren, wegen dir. Ich will nie wieder alleine sein, solche Schmerzen spüren. Ich will nie wieder alleine bleiben. Ich will nie wieder so einsam sein, so furchtbar leiden, wegen dir. Denn keine ist wie du. Denn keine ist wie du. Denn keine ist wie du.